00800 2254 2254, das ist die Telefonnummer für unsere Debatte. 00800 2254 2254, wir interessieren uns heute für Ihre Meinung zu dieser Frage. Sollen Geschäfte am Sonntag grundsätzlich öffnen dürfen oder zerstört das den Sinn des Sonntags? Morgen entscheidet das Bundesverfassungsgericht über eine Klage der Kirchen, die den Sonntag weiterhin schützen wollen als Tag der Ruhe, der Einkehr, der Besinnung, wie es übrigens sogar im Grundgesetz festgeschrieben wird. Dennoch hat sich unsere Lebens- und Berufsrealität vielfach geändert und nicht wenige Menschen schätzen es, wenn am Sonntag mal die Geschäfte auf sind und man dann schön shoppen gehen kann. Vorhin im Radiofeuilleton haben wir schon über den Sinn des Sonntags gestritten mit dem Zeitforscher Hartmut Rosa. Seine Meinung war eindeutig. Sonntags, die Läden sollen zubleiben. Und jetzt wollen wir Ihre Meinung dazu hören. Sollen Geschäfte am Sonntag grundsätzlich öffnen dürfen? 00800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, kostenlos für Sie. Wir zahlen die Gebühren, wenn Sie aus dem Festnetz anrufen. 00800 2254 2254. Und Ina Röpert aus Aschaffenburg ist die erste Hörerin. Hallo. Ja, hallo, hier in der Rückfahrt Aschaffenburg. Möchten Sie am Sonntag einkaufen oder nicht? Nein, ich möchte nicht am Sonntag einkaufen. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin Yogalehrerin und beschäftige mich auch mit so Erholungsrhythmen. Und da weiß ich, dass man eigentlich so alle 7 Tage eigentlich wirklich Ruhe haben sollte, um sich zu erholen, um sein Immunsystem auszuruhen. Ja, da gibt es eine Tagesrhythmik, aber gibt es eben auch eine Wochenrhythmik. Und ich merke selber, wenn Läden offen sind, auch schon am Samstagnachmittag, dann läuft einfach alles viel schneller. Man hat nochmal einen Termin, es ist mehr Unruhe, es ist mehr Verkehr, die ganze Familie oder die ganze soziale Umgebung reagiert anders. Also muss ich dem Zeitforscher recht geben, man kann sich da aus der Gesellschaft eigentlich nicht ausklinken und individuell regeln, zum einen Tag da runterfährt, sondern ich denke, eine Gesellschaft sollte sich das leisten können oder einfach auch einen Tag ruhig zu sein. Frau Röbert, ich danke Ihnen für Ihre Meinung und wir gehen nach Köln zu Alexander Kozina. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Tag. Ja, schon guten Tag. Ja, bitte. Wie sieht's aus bei Ihnen? Gehen Sie am Sonntag gerne einkaufen oder möchten Sie es gerne können? Ja, ich denke, dass wir über die Jahre haben sich ja die Geschäftszeiten schon dahingehend geändert, dass man Samstag teilweise bis 24 Uhr zumindest einkaufen kann, also Lebensmittel einkaufen kann, was ich ja schon mal einen großen Fortschritt sehe, auch für mich. Aber den Sonntag verstehe ich doch irgendwie so als Tag, als ganz besonderen Tag, gerade so, wenn man in der Stadt wohnt, verstehe ich das irgendwie so, dass man sonntags, also ich finde, die Stadt hört und fühlt sich einfach anders an. Man hat irgendwie morgens die Möglichkeit, über Straßen zu spazieren, wo die ich sonst eigentlich meide, weil die eigentlich mit Verkehr und Leuten überfüllt sind. Und da habe ich sonntags einfach die Möglichkeit, ganz alleine spazieren zu gehen. Und das schätze ich an dem Sonntag. Und das heißt also auch sozusagen, diese Versuchung des Kaufens ist dann gar nicht gegeben und das bedingt diese andere Atmosphäre? Doch, irgendwie schon. Also man ist ja auch irgendwie ab und an genervt, dass man Sonntag nichts kaufen kann, aber irgendwie finde ich es gut, dass es auch so einen Bruch gibt, weil man dann auch wieder so den Wochenanfang nutzen kann und sich nochmal so gesammelt auf die Sachen konzentrieren kann, die man dann wieder erledigen kann, wenn man die Möglichkeit dafür hat. Mhm. Herr Kozina, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ganz viele E-Mails haben uns auch erreicht. Ja, ein gemischtes Bild eigentlich, aber zum Beispiel schreibt, ja, wie heißt der, Matthias Schweizer aus Bad Hersfeld, dass er also, ja, sich dafür entscheidet, also für jeder mündige Bürger kann sich dafür entscheiden, wenn er Ruhepunkte in seinem Leben setzen kann. Da bedarf es keiner Vorgabe der Kirchen. Und er ist für die bedingungslose Öffnung am Sonntag und verweist auch auf Skandinavien, weil dort die Sonntagsöffnung seit vielen Jahren, seit 20 Jahren kein Problem sein. Fragen wir mal Gerti Bülowius, wenn ich sie richtig ausspreche, in Baden-Baden, wie sie zu der Sache steht. Hallo. Ja, grüß Gott, haben Sie richtig ausgesprochen. Also ich bedauere sehr, dass die Kirche sich in dieser Art und Weise in diese Diskussion einmischt, obwohl ich natürlich die Gründe verstehe. Und mich stört da ein bisschen auch die Scheinheiligkeit. Wenn die Kirche konsequent wäre, dann würde sie ja dann auch sagen, wir sind dagegen, dass es Shoppingsender gibt, die Tag und Nacht und selbstverständlich auch sonntags beraten und verkaufen. Im Fernsehen meinen Sie? Wie? Also im Fernsehen meinen ja, Sie? Ach, Shopping-Sender, okay. Mhm. Ja, Shopping-Sender. Und im Internet können Sie auch alles kaufen, was Sie haben wollen. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch am Sonntag. Also mir ist der Sonntagmorgen auch heilig. Und wenn ich in die Kirche gehen will, dann lasse ich mir das sicher nicht durch Ladenöffnungszeiten vermiesen. Und das hat für mich keinen Einfluss. Ich kann ja mein Leben selber gestalten. Und was ich mir wünsche für die Innenstädte, die ja in vielen Fällen, wie hier in Baden-Baden zum Beispiel, die Qualität der Innenstädte steht und fällt ja mit dem Angebot des Einzelhandels. Und ich wünsche mir einfach die Möglichkeit, dass die Geschäfte nachmittags von 3 bis 6 geöffnet sind. Die Möglichkeit bitte nicht per Gesetz, per Dekret. Das scheint mir schon wieder zu viel, weil es gibt ja Städte, bei denen ist das ja egal, ob da Sonntagmittag die Geschäfte offen sind oder nicht. Aber Städte, die von Besuchern leben, da würde ich es angemessen finden, wenn die Geschäfte geöffnet sein können. Nicht müssen, sondern können. Frau Blöwes, herzlichen Dank für den Anruf. Alles Gute, Anna Rosenstein in Regensburg. Hallo. Ja, hallo. Also ich möchte ganz im Gegensatz zu der Vorrednerin sagen, also mich stört es schon, dass wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe, es alles voll ist, die Leute mit bepackten Einkaufstüten rumgehen. Das ist für mich was anderes, als wenn ich da in Ruhe hingehen kann und halt nicht alle Geschäfte geöffnet sind. Und dann wollte ich noch sagen, also wenn man sieht, was bei den Ärzten so los ist, also bei den Hausärzten, bei den Internisten, bei den Psychologen, also die Wartezimmer sind voll, die Leute sind krank, sind unglücklich und meiner Meinung nach auch, weil sie zu viel arbeiten und weil es zu wenig Ruhe gibt. Und da ist der Sonntag dann doch, setzt dann doch diesen Punkt der Ruhe. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und dieser Meinung ist auch Katrin Gräser, die uns eine E-Mail geschrieben hat und eine ganz lange E-Mail über eine Seite, aber sie kulminiert in der Frage, ja, würden wir tatsächlich verhungern, wenn wir es mal vor dem Sonntag tatsächlich nicht mehr zum Einkaufen schaffen? Wohl berechtigt. Jetzt sind wir mit Manfred Moser verbunden am Mobiltelefon. Von wo rufen Sie an? Ja, von Westerland auf Süd. Und ich habe eigentlich eine klare Meinung dazu. Sonntag muss auf sein können. Christen können ihr Leben gestalten, wie sie wollen, können einkaufen, was sie wollen. Und das sollten sie eigentlich auch anderen überlassen dann. Und so diesen, Argument. Die Menschheit ist ja nicht christlich. Ja gut, aber jenseits des Christlichen. Also wir haben ja vorhin auch mit unserem Zeitforscher darüber gesprochen. Der war ja so für so einen sagen, inneren Rhythmus. Man braucht irgendwie mal einen Tag, wo man nichts kauft und nichts in dieser Weise sozusagen, dass der Tag sich einfach unterscheidet von den anderen. Ist für Sie kein Argument? Nee, überhaupt nicht, weil den kann sich jeder selbst einrichten. Alles klar. Herr Moser, schöne Zeit noch auf Sylt. Urs Frank, auch mobil. Von wo? Aus Mobil, aus Mecklenburg, in der Nähe von Schwerin. Okay, legen Sie los. Ja, ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage. Das heißt also, der Sonntag, es ist ein anderer Tag, als wenn ich Mittwoch frei mache. Ich habe lange Zeit mal im Schichtdienst gearbeitet und weiß, was ist, wenn ich Mittwoch frei habe. Ist einfach doof. Sonntag ist ein anderer Tag, ist vielleicht vom Chef auch so gewollt, vor ein paar Jahren und bei der Schöpfung meine ich damals. Und irgendwie, ich denke mir, das ist was Besonderes und sollte auch ein besonderer Tag bleiben. Herr Frank, alles Gute für Sie. Alles Gut, klar. Gute Fahrt, tschüss. Und in Krefeld ist Ulla Dohr am Telefon. Hallo. Ja, hallo. Also ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Das wäre auch für mich ein Argument. Ich bin auch grundsätzlich dagegen. Man kann den Einkauf, es ist ja schon viel verlängert worden bis 20 Uhr, die Lebensmittelläden und so weiter. Und auch für die Verkäuferinnen, und die haben alle viel zu viel dann zu tun und die kriegen überhaupt keinen frei. Und meistens sind es ja die Frauen, die doppelt belastet sind mit ihren Kindern. Die müssen doch auch mal ein Familienleben haben. Das muss in Ruhe vonstatten gehen. Wir wollen doch die Kinder gut erziehen. Es sind sowieso schon viel zu viele Leute, die nur arbeiten und keine Ruhe für sich selbst finden und irgendwas unternehmen können. Und wirklich ist der Sonntag wirklich dafür prädestiniert von alters her. Das ist ja nicht aus Jux und Tollerei gemacht worden, sondern man hat sich schon was dabei gedacht. Also ich, meine ganze Familie ist dafür, die sind alle auch berufstätig, meine Tochter auch. Aber der Sonntag ist, ich will nicht sagen ein geheiligter Tag, aber ist wirklich ein besonderer Tag. Und das sollte man muss auch das alte Sachen, die sind nicht nur schlecht, man muss auch was übernehmen. Ich bin gerade am Telefonieren. Frau Dohr, Sie werden, glaube ich, gerade gestört. Nee, wir müssen auch Schluss machen. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute noch. Ja, und zu Dohrs, Frau Dohrs Meinung, da passt auch noch diese E-Mail von Gerd Brüning aus Berlin, der auch gegen das Einkaufen am Sonntag ist. Er hat es noch nie genutzt, nicht mal den Bäcker und ebenso das Späteinkaufen nach 18 Uhr. Und ich meine, das wäre nochmal ein Thema, das können wir nochmal extra diskutieren. Aber eben, wie gesagt, Gerd Brüning ist auch der Meinung, kein Sonntagseinkauf, lieber die Ruhe und ja, den Sinn pflegen. Schönen Dank an alle, die angerufen haben. Jetzt habe ich ein bisschen selber einen Faden verloren. Schade, wenn Sie nicht durchgekommen sind. Immer 10 vor 4 debattieren wir ja täglich im Radiofeuilleton. Morgen dann wieder. Und wir werden nach 16 Uhr jetzt, ja, pfeilschnell im Rennauto. Die Formel 1 steht vor einer Revolution. 8 der stärksten Teams wollen aus dem Rennzirkus aussteigen. Das wollen wir mit einem Ex-Rennfahrer besprechen.